Gutmensch spenden bereit. Den Rest des Jahres ja mein ewigen Geld. Jetzt schickt er's freudig in die dritte Welt. Den Obdachlosen hier, den sieht er nicht. Auf deutsches Elend ist er nicht erpicht. Doch er will sich gut zum Fest der Liebe fühlen. Mit einer Spende sein Gewissen kühl. Jetzt kann sich in Mali der Häuptling noch eine Villa kaufen. Und seine kleinen schwarzen Kindersoldaten mit MPs rumlaufen! Von wegen Freiheit, Pustekuchen. Die kannst du hier mit einer Lupe suchen. Eure Rechtsprechung müsste Linkssprechung heißen. Auf eure Urteile möchte man verzichten. Wer das für Recht hält, ist ein Vollidiot. Eure Justiz ist nicht blind, nein, sie ist tot. Der Unrecht wird immer Unrecht bleiben, auch wenn's tausend Richter unterschreiben. Und abends muss der Herr Staatsanwalt noch beim Juristenstammtisch sein. Und nachts zieht er sich seine kleinen, schmutzigen, verbotenen Filmchen rein. In der Glotze, die Integrationsbeauftragte. Sie fände Multikulti toll und dass sie es auch toll finden soll. Abends fährt sie mit Personenschutz auf ihr Landhaus raus. Ich muss mit der U-Bahn nach Haus. Linie 1 Orient Express. Ihr könnt mir glauben, Multikulti fest. Für diese Dame fällt mir nur eine Strafe ein. Wohnhaftem Wedding gegenüber vom Asylantenheim.